Klopfen von meiner knöchernen Faust. Du kannst mich auch sehen, wenn du aus dem Fenster rausschaust. Ich bin der dunkle Schatten dort in der Nacht. Ich hab dich ganz fest im Griff, ich hab dich in meiner Macht.